Viel Zeit. So, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir senden wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam und diesmal mit einem Gast, nämlich dem Ulrich Kern. Und seit langer Zeit mal wieder eine neue Folge von den Netzstimmen, also für jene Playlist. Den Ulrich Kern habe ich irgendwie bei Facebook, nicht Facebook, sage ich schon, LinkedIn aufgegabelt. Und hallo Ulrich. Hallo Oliver, guten Morgen. Morgen. Noch ist kurz nach Mittag, ne? Also bei meiner Oma haben wir am Wochenende immer um 11:30 Mittag gegessen. Also man weiß nicht, ob noch morgen ist. Für manche von uns. Ulrich, wer bist du und was machst du so? Ja, also ich bin Ulrich Kern, bin tätig als Mentor auf der einen Seite und zum anderen als Tourguide für Wandermeetings. Daneben betreibe ich noch einen Blog mit interessanten Tipps für Unternehmer, mit Inspirationen, mit Motivationen, mit gelebten eigenen Erfahrungen aus dem Bereich des Unternehmertums. Bin seit 1989 selbstständig als Unternehmer tätig. Habe da so alle Höhen und Tiefen durchlaufen, die man als Unternehmer und teilweise auch als Mensch durchlaufen kann. Und mache immer wieder die Feststellung, das Leben ist schön, können immer noch lachen. Ja, also ich hab irgendwann mal am Rand von einem, da meine Kinder oder nee, mein Sohn hat Hockey gespielt, so Rasenhockey, und ich saß da irgendwie am Rand und habe mich mit einem unterhalten und dann hat er irgendwann gemeint, wissen Sie, Sie sind jetzt der erste Unternehmer, der nicht die ganze Zeit jammert. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt festgestellt, vom Jammern wird es auch nicht besser, ja. Also, oder wie der schöne Spruch vom Karl Valentin geht, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ja, genau. Den Spruch nutze ich auch ganz gerne. Weil der ist, also war jetzt nicht abgesprochen, aber der ist auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir da ein paar Keywords gehabt. Das erste, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, also jetzt im Vorgespräch, nämlich Mentor. Das ist ja ursprünglich ein Eigenname, ne? Das war der Typ, der den, ich glaube, den Telemach, oder? Also meine Sagen sind schon wieder eine Weile her. Also wer auch immer, das war so jemand, der anderen Leuten sozusagen auf die Sprünge hilft, aus einem Altersabstand heraus. Ich war das auch mal. Ich war das mal in einem Internat. Da hießen die Erzieher. Hießen nicht Erzieher, weil das klingt so nach Peitsche und Lederkluft, sondern da war ich Mentor. Ja, das fand ich eigentlich auch einen ganz guten. Habe ich nicht ganz ungern gemacht, war aber sehr anstrengend. Erzähl mal, was du da so machst. Ja, gut, also die Überlegung kam ursprünglich, die Ursprungsidee ist die, dass ich eben, wie schon bereits gesagt, als Unternehmer letztendlich alle Höhen und Tiefen durchlaufen habe, viele, viele Erfahrungen sammeln durfte, auch im Anschluss in den letzten 10, 15 Jahren etwa als Berater und auch als Coach, und bin immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Beratung ja, Coaching ja, aber letztendlich, was bringt den Menschen wirklich weiter? Und den Menschen bringt nach meiner Erfahrung nur das weiter, wenn er bereit ist, Erfahrungen von anderen anzunehmen, Wissen von anderen anzunehmen und sich daran so ein bisschen auch zu orientieren, dass man eine gewisse Richtung hat, dass man eine neutrale zweite Meinung hat von dem, was man so tut. Und die ganze Sache hat einen doppelten Effekt. Es ist eine Sache, die beruht auf Gegenseitigkeit, weil ich genauso wie mein Klient oder mein Mandant, mein Kunde wachsen kann mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, kann ich genauso davon profitieren, dass ich beispielsweise Persönlichkeitsthemen bei mir neu überdenke, dass ich meinen Wissenshorizont auch erweitere, weil letztendlich jeder, mit dem man zu tun hat, bringt positive Impulse, die man für seinen weiteren Weg nutzen kann. Und das Ganze geschieht natürlich auch, es war ja auch der Eingangsbegriff schon Wandermeetings, das Ganze geschieht für mich in der Natur oder für uns in der Natur. Das heißt, das sind letztendlich Gespräche unterwegs, weil ich der Meinung bin, beziehungsweise auch die Erfahrung gesammelt habe, dass man in der Bewegung, im Freien, in der Natur doch relativ schnell einen klaren Kopf bekommt, die Dinge etwas anders sieht, als wenn man jetzt, so wie hier jetzt aktuell, an einem Tisch sitzt und ja, möglicherweise vom PC hockt und aus dem Grübeln nicht rauskommt. Bewegung erzeugt nach meiner Erfahrung immer Veränderung, und Veränderung ist, glaube ich, auch notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Also ich glaube, ich bin auch unverdächtig, dass... Kannst du mal... Hast du irgendwie ein Headset oder so? Weil ich höre mich gerade selber. Headset. Oh, jetzt ist es wieder gut. Gerade eben war es so, dass ich ein Echo hatte. Also ich glaube, ich bin auch unverdächtig, dass ich jetzt PCs nicht ganz schlecht finde. Aber vielleicht ist es auch weniger das Grübeln, als dass man eigentlich, wenn man am Rechner sitzt, ja eigentlich immer was zu tun hat. Ne? Also man hat eine Mail zu beantworten, man hat ein Excel-Sheet zu bearbeiten, man hat einen Text zu schreiben, man hat dies, man hat jenes. Das heißt, so richtig den Kopf frei kriegt man nicht. Und ich weiß nicht, ob es einmal als Angestellter auch passiert, da ist es mir jetzt weniger passiert in der Zeit, wo ich abhängig beschäftigt war, sage ich mal. Aber seit ich selbstständig bin oder für meine eigenen Projekte, da fallen mir auch mal Lösungen oder Ideen ein. Gerade im Urlaub oder sonst irgendwann denkt man, wieso hast du eigentlich das immer so umständlich gemacht? Das ging jedoch viel einfacher. Und dazu hilft es, wenn man sozusagen die Barriere, die da vor einem steht, dieser Bildschirm, wenn man den mal beiseite räumt. Was anderes ist mir dann auch, als du das erzählt hast, dass du das eben, also dass du diese Wandermeetings machst. Im Endeffekt sind's ja nicht nur Meetings. Ne? Also Meeting wäre ja, wir treffen jetzt zusammen, wir haben eine Agenda und das besprechen wir dann und dann ist es wieder rum, sondern eher vielleicht auch so Workshop-artig oder Team-Event-artig. Können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber da ist mir eingefallen, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, nämlich, dass Leute so eine, also Wissenschaftler haben eine Untersuchung gemacht, wie Lernen stattfindet im Sitzen oder wenn der Körper ruhig ist und wie Lernen stattfindet, wenn der Körper sich bewegt. Und die haben natürlich sowas ganz Langweiliges gemacht, wie Leute auf ein Laufband gestellt. Also allein Laufband, ganz ohne Natur, ne? Also auf ein Laufband gestellt und haben sie Vokabeln lernen lassen. Und die anderen haben sie an den Tisch gesetzt und haben sie Vokabeln lernen lassen. Wenn man das mit genug Leuten macht, kriegt man natürlich schon signifikante. Also ich glaube, die haben die Gruppen dann auch ausgetauscht, damit es irgendwie vergleichbar war. Und auch vielleicht in vier Gruppen, dass die einmal so angefangen haben, die anderen mal so und so weiter. Auf jeden Fall haben die dann festgestellt, dass die Leute, die in Bewegung waren, sich die Vokabeln besser merken konnten. Ja? Und also ich denke, dass unser Gehirn eben in einem ganz anderen Modus funktioniert, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns natürlich auch noch in der Natur, an der frischen Luft bewegen, als wenn wir an einem Schreibtisch sitzen und sagen, ich brauche jetzt eine gute Idee. Ja gut, das ist natürlich auch immer so eine Krampfgeschichte, wenn ich am Schreibtisch sitze und will dann etwas entwickeln, dann kommt das Thema, was du gerade eben angesprochen hast, der Ablenkung, da kommt eine Mail rein, dann könnte ich mal bei Facebook gucken, könnte mal bei LinkedIn gucken oder wo auch immer, dann habe ich die Möglichkeit weiter zu recherchieren. Letztendlich komme ich, wenn ich da nicht aufpasse, weiter vom Thema weg als zum Ziel. Und das Schöne bei Wandermeetings oder auch bei Gesprächen mit einzelnen Unternehmern in der Natur ist eben, dass man ein klares Ziel vor Augen hat und auch gemeinsam auf dieses Ziel zugeht und nicht irgendwie abgelenkt wird von irgendwelchen Dingen, die am runden Tisch jetzt beispielsweise ganz schnell passieren. Häufig ist es auch so, dass gerade wenn es um Team geht, sich relativ schnell herausstellt, dass der Kollege, den ich eigentlich nicht so mag, dass er doch ganz okay ist, wenn man sich mit dem mal so ein bisschen auf einer anderen Ebene unterhält als auf dem Flur im Büro oder am Grenztisch. Das macht der Sache natürlich sehr viel mehr zugänglich als jetzt in so einer sturen Meeting-Situation. Also ich habe auch auf meiner Website von einer Kollegin zwei, drei Berichte über komplett andere Meetings, also jetzt mal weg von dem Wandern, wo man einfach mit dem Bus irgendwo hingefahren ist und da fing auf der Busfahrt schon an, sich etwas zu lösen. Ja, und ich glaube, dass gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir doch alle sehr verkrampft durch die Gegend laufen, wenig entspannt sind, dass das Thema Geschäft und Natur zu verbinden, dass es eine ganz wichtige Geschichte ist. Deshalb heißt mein Projekt oder mein Unternehmen auch Business Meets Nature, weil ich auch der Meinung bin, dass es gewisse Naturgesetze gibt, die wir alle in der Schule, also ich zumindest nicht, gelernt haben, die aber das Leben letztendlich bestimmen. Wir sind ja häufig heute damit konfrontiert, dass es Menschen gibt, die sagen, wir stehen über der Natur, also ich sehe das ein bisschen anders. Und dass man sich auch diese Dinge einfach zunutze machen kann, sowohl in Form von nach draußen gehen, als auch die Naturgesetze an sich für sich selbst anzuwenden. Ja. Jetzt habe ich hier irgendwie eine ganz komische Störung drin. Wie auch immer. Jetzt hast du deine Webseite erwähnt, beziehungsweise den Namen deines Businesses. Wenn man das Business Meets Nature sucht, dann findet man irgendwie eine dänische Seite und die LAKO von den Wirtschaftsjunioren 2019. Okay. Iserlohn, das bist du, oder? Business-meets-nature.com. Gut, alles klar, weil das andere ist business-meets-nature.dk in Dänemark. Also business-meets-nature.com. Genau. Gut. Also, damit die Leute auch an der richtigen Stelle landen. Ja, also man kann ja sagen, dieses macht euch die Erde untertan, das da in Genesis steht. Ja, das hat da viel Probleme angerichtet. Ja, also der Mensch als Krone der Schöpfung. Klar, wenn man nicht pflügt und wenn man nicht sät, dann wird es natürlich auch schwierig mit dem Überleben von so einer kleinen Religion im Nahen Osten. Aber die Dimensionen, die das inzwischen angenommen hat, deren Annehmlichkeiten wir natürlich alle auf der einen Seite genießen, aber da muss irgendwie das Pendel in der Tat und die Perspektive, also das Pendel zurückschlagen und die Perspektive muss ein bisschen korrigiert werden. Kannst du ein paar Beispiele machen? Also einerseits, was für Veranstaltungsformen das sind, was du da machst, und andererseits vielleicht auch anekdotisch, weil ich glaube, systematisch wird es schwierig, das so zu sagen, was immer passiert. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, was dann so Dinge sind, die da so geschehen? Also was grundsätzlich immer passiert, ist, dass die Menschen relativ schnell sehr, sehr locker waren. Ja, durch die Bewegung öffnet sich der Mensch einfach leichter. Ja? Schon viele, auch so kam halt die ursprüngliche Idee. Ich habe eine Plattform Wandertour professionell geführt und habe damit, was weiß ich, ein paar hundert Leuten Erfahrungen gesammelt. Die Erfahrung ist einfach die: der Mensch wird immer offener, wird immer lockerer. Es besteht die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Die Gespräche gehen in eine andere Richtung. Und ich gehe in der Regel so vor, dass ich meine Wandermeetings in Form von einem Workshop gestalte, dass man erst wirklich mal aus sich rausgeht, ein ganzes Stück läuft, um den Kopf frei zu kriegen. Und dann gibt es auch so einen Teil von dieser Veranstaltung, der geht letztendlich erstmal in die Klärung reingehen, dass man in der Gruppe sich erstmal alles sagt, was einem so auf der Zunge liegt. Und wenn das mal raus ist, dann kann man relativ schnell und einfach auch auf die angestrebten Lösungen hinarbeiten. Also in erster Linie geht es natürlich bei Online-Meetings um das Thema Teambuilding. Ja, also das Teambuilding, Events, wie jetzt beispielsweise eine Führungskräftemannschaft besser zusammenarbeitet und irgendwo auch an einem Strang ziehen und nicht so die eigenen Befindlichkeiten im Vordergrund ständig. Ich habe das in jungen Jahren erlebt, dass ich komme ursprünglich aus der Modebranche, dass da eine sehr, sehr starke Konkurrenz zwischen Kaufleuten und den Technikern aus der Produktion war. Jeder hat gemeint, er wäre der Wichtigste. Speziell in der Natur kommt man dann relativ schnell darauf, dass der vermeintlich stärker ist, also sprich, der sich manchmal auch nur so positioniert, selbst positioniert, dass der nur keine Kondition hat, der Letzte ist in der Kette und so weiter. Es verschieben sich auch auf relativ einfache und letztendlich unbewusste Art und Weise verschieben sich so ein bisschen auch die Prioritäten. Das Ganze führt am Ende dazu, dass die Teams tatsächlich zusammenwachsen. Und würdest du jetzt sagen, so ein Teambuilding ist was, das macht man jetzt einmal, wenn ein neues Team zusammengestellt wird und dann, was weiß ich, erst wieder, wenn die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht ist? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich so eine Art Teamprozess, den man da immer hat und der eigentlich immer mal wieder gefüttert werden muss, was weiß ich, alle halbe Jahr oder so. Wie siehst du das? Ist das was man, was weiß ich, nur ganz selten macht oder ist das was eigentlich dauernd nötig ist? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, dass Dinge kontinuierlich stattfinden. Jetzt ist genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt muss ich ganz kurz, weil das ist die Versicherung. Okay. Gassner? Dann spreche ich mal kurz. Hallo, hin. Gassner. Hallo, würden Sie mir einen Gefallen tun und in einer halben Stunde nochmal anrufen? Ich bin noch in einem anderen Gespräch. Lässt sich das machen? Das wäre super. Oder notfalls gegen 3, da bin ich auf jeden Fall auch wieder da. Morgen Vormittag müsste gehen, ja. Hervorragend, ich danke Ihnen. Alles klar? Ja, danke, tschüss. So. Das ist eben live. Ein wichtiger Rückruf, den ich erwartet habe und von dem wieder ein anderer Anruf abhängt. Und ja, okay. Da habe ich noch gedacht, okay, das wird sicher nicht mehr vom Video klappen, dass die zurückrufen. Ja, gut, selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, also mir ist es mal so gegangen bei einem Schulausflug. Ich war in einem Gymnasium, da ging es, also das hatte einen sehr autoritären Schulleiter, der zwar hier lokal auch in der Fasnacht aktiv war und alles Mögliche und dessen Sohn jetzt auch in der Nachbarstadt die Fasnacht schmeißt und so, aber auf der anderen Seite war er sehr, sehr sehr, also wenn bei uns ein Pärchen Händchen hielt auf dem Hof und so, dann mussten die beim Direx antanzen und müssen war schon gar nicht drin und so weiter und so fort. Und dessen Stellvertreter, den hatten wir in Englisch, der war auch ganz, der hatte mal an Fasnacht hatte der so ein Schild an der Tür dann hängen mit so einem Gesicht so, ja, und dann hieß es, da stand drunter eine der schönsten Launen der Welt, ja. Also hat man einfach, denn man wusste nicht, kann der lächeln oder kann der nicht lächeln. Und dann war der mit uns, ich weiß nicht, 8., 9. Klasse wird das vielleicht gewesen sein, war der mit uns auf dem, es muss 9. oder 10. gewesen sein, eher. Da war der mit uns auf dem Schulausflug. Und dann haben wir mit dem zusammen Äpfel geklaut und alles Mögliche. Da war der wie ausgewechselt, als wenn es komplett eine andere Person wäre. Und ich glaube, dass wir ihn in dieser anderen Rolle, wenn er so entspannt gewesen wäre, also so hatten wir einfach nur Angst und wir hätten ihn viel, viel besser akzeptiert oder er hätte mit uns wahrscheinlich viel mehr Sachen machen können, weil wir ihn mögen, als weil wir Angst vor ihm haben. Und ich weiß nicht, irgendwie, aber da gab es einige Lehrer, die es einfach darauf angelegt hatten, dass man einfach Angst vor ihnen hatte, die auch, ich glaube, die hatten selber Angst, dass sie von den Schülern irgendwann überrollt werden können und haben auf die Art Distanz gehalten. Und ich denke, das ist was es im Business auch ganz, ganz stark gibt. So den Chef, der sozusagen mit eiserner Hand da regiert, damit man ihm auch ja nichts tut und damit seine Position auch ja gefestigt ist. Ja. Und der aber vielleicht in so einem Kontext dann doch mal auftauen kann, wo es, ich sag mal, um nichts geht. Ne? Also, okay, Google, stopp. Das war der, wie auch immer, auf jeden Fall, das war ein Alarm. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ja. Das trifft das, was du jetzt gerade geschildert hast, ja, sehr gut auf den Punkt. Dass derjenige, der möglicherweise im Unternehmen da so ein bisschen die Vorreiterrolle spielt, dass der plötzlich an der letzten Stelle läuft, weil er konditionell nicht auf der Höhe ist. Ja. Wobei die Routen im Allgemeinen so sind, dass sie für jeden mit einer halbwegs vernünftigen Kondition machbar sind. Mhm. Was dann entsteht, ist letztendlich, dass man sich selbst enttarnt. Ja? Dass man ein Mensch ist, der auch Schwächen hat. Ja? Mhm. Heute in der Gesellschaft, wo sehr, sehr selten über Schwächen gesprochen wird, dass wir den Starken und da. Und wenn du heute jetzt beispielsweise auch, ob das bei LinkedIn, bei Xing oder wo auch immer guckst, wir sind alle Experten. Ja? Wir sind alle die Top-Gurus und ich zeige dir, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ich glaube, dass das so einfach nicht geht. Ja? Und deshalb ist bei mir auch irgendwann vor Monaten die Idee entstanden, wie kann ich mein Wissen, wie kann ich meine Erfahrungen teilen? Ja? Mhm. Was macht mir besonders viel Spaß? Was macht mir besonders viel Freude? Wandern ist für mich ein super schöner Ausgleich. Ich kann mich bewegen, ich kriege den Kopf frei, ich bekomme neue Ideen. Mhm. Wie gesagt, ich kann auch mal meine Schwäche zeigen. Ja? Jeden Tag drauf, wie der lustigste Clown hat, glaube ich, immer wieder mal so seine Schwächephasen. Ja. Und dass man einfach mehr zu dem Thema Sein kommt, anstatt ständig den schönen Schein zu wahren. Und da bietet eben so ein Wandermeeting oder auch so ein Mentoring in der Natur, bietet da eben sehr gute Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, aus meiner Erfahrung ist es so, dass man, um eine gewisse Nachhaltigkeit auch der Ergebnisse zu erzielen, dass man dann eine gewisse Kontinuität reinbringt. Also häufig machen ja Unternehmen mal eine Teambuilding-Maßnahme, damit was gemacht ist. ein Team. Weil der Chef gefragt hat, ob schon Teambuilding war. Genau. Der Chef hat die Idee gehabt, man müsste mal eine Teambuilding-Maßnahme machen. Mhm. Nee, da ist eine gewisse Kontinuität gefordert, damit sich tatsächlich auch etwas nachhaltig festsetzen kann, dass der Teamgedanke beispielsweise, wenn es ums Team geht, dass der sich ständig eben manifestiert im weitesten Sinne, sodass es bei Unternehmen nur einmal, zweimal im Jahr sollte man so eine Teambuilding-Veranstaltung, egal welcher Natur, auch schöne Indoor-Geschichten, die man machen kann. Aber nicht immer Klettergarten, ne? Das ist ja so der Hit, ne? Der Klettergarten. Ja gut, Klettergarten ist ja so ein Thema, wo man mehr oder weniger auch die Menschen dazu zwingt, Ängste zu überwinden, wenn ich das mal so ganz plastisch ausdrücken darf, und das häufig unter Zwang dann passiert und in der Gruppe nicht aufzufallen. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Geschichte, dass man das tut. Beim anderen eher weniger der Fall. Solange ich zwei gesunde Beine habe, kann ich mich in der Natur ganz gut bewegen. Letztendlich in der Gruppe gibt das schwächste Glied das Tempo vor. Das heißt, ich kann nicht schleichen. Da habe ich ja die Möglichkeit, die Menschen zu motivieren, ein bisschen schneller zu laufen, wenn es sein muss. Oder ich das Gefühl habe, dass ein anderes Tempo gefordert ist. Aber letztendlich sind das Dinge, wo man relativ einfach Teams voranbringen kann. Oder auch, wenn es um Einzelgespräche geht, wo sich dann relativ schnell neue Sichtweisen, neue Horizonte. Häufig ist es ja so, kommt ein Aussichtspunkt, das habe ich noch nie gesehen. Ja? Wenn man von außen einen Impuls kommt, wie man eine Sache denn auch betrachten könnte. Oder was auch immer wieder der Fall ist, was ich auch aus dem Beratungssegment teilweise kenne, dass man Mandanten gesagt hat. Ulrich, ganz kurz mal, ich glaube, ich weiß, woher die Störungen kommen. Versuch mal hinten zu bleiben. Dann ist der Ton gut, weil ich wusste jetzt nicht, ob das mein Kopfhörer ist oder dein Ton. Aber ich habe es jetzt festgestellt, immer wenn du dich nach vorne lehnst, wird der Ton so schredderig. Da passiert irgendwas, was genau weiß ich nicht. Aber relax und bleib hinten und ich glaube, das ist besser. Dann machen wir das mal. Ich habe das in der Beratung wirklich erlebt, dass einem Fragen gestellt werden, was man denn anders machen könnte oder dass Beratungsansätze in Richtung Änderungen vorgegeben wurden auch vom Kunden. Und passiert ist nichts. Ja, man ist schön in der Position, in der Komfortzone geblieben. Und da kommt eben auch das Thema wieder Bewegung ins Spiel. Durch die Bewegung hast du eigentlich keine Chance, in der Komfortzone zu bleiben. Ja. Und das macht die Sache spannend. Ja. Das macht die Sache interessant. Also ein paar Sachen sind mir jetzt auch kürzlich begegnet. Also das eine mit den Stärken und mit den Schwächen. Ich habe letzten Montag einen Vortrag, einen kleinen Impulsvortrag gehalten zum Thema stressfreie Produktivität vor ein paar Projektmanagern. Und die meinten dann auch am Schluss, ja, das mit dem stressfrei ist so eine Sache. Ja, wenn ich als Projektmanager sage, ich habe keinen Stress, dann ist es ja eigentlich die Aussage, ich mache meine Arbeit nicht. Ja, also es ist vollkommen, ja, du lachst, ja, es ist vollkommen widersinnig, weil Stress zu haben, ist ja eigentlich eine Schwäche. Ich hab die Sachen nicht im Griff, ich habe den Überblick verloren, ja, so wie wenn du auf den Berg kletterst und es ist überall Nebel und dann zu sagen, ja, das habe ich jetzt toll gemacht. Aber es ist eigentlich vollkommen widersinnig, ja, dass die Aussage, ich habe keinen Stress. Also ich habe alles im Griff. Das heißt ja, ich gehe an meine Grenzen. Ja? Es ist natürlich so, also ich mache diese Getting Things Done-Geschichten und es ist natürlich so, natürlich wirst du leistungsfähiger und dann, ich meine, wenn du jetzt zwei Leute hast, denen du was delegieren kannst, einer ist voll Chaot und der andere hat alles im Griff, wem delegierst du es? Sicher nicht den Vollchaoten, ja. Also David Allen sagt immer, the better you get, the better you better get, ja. Also, aber auf der anderen Seite, also man geht dann schon wieder an seine Grenzen, bis man wieder außer Kontrolle kommt und dann kommt man halt wieder zurück. Aber jetzt dauernd rumzurennen und zu sagen, boah, was habe ich für einen Stress, das ist ja keine Leistung. Ja? Im Gegenteil, das ist ja, ja, also das war das eine. Und das andere, was wir jetzt ein paar Mal andiskutiert hatten, auch wo du gesagt hast vorhin von der Kollegin, die so einen Blogeintrag gemacht hat zu verschiedenen Eventformen. Eine Sache, woran ich ja gerade auch arbeite, ist vom 8. bis zum 10. Juni ist wieder Barcamp Bodensee. Und der Grund, warum mich Barcamps eben so faszinieren, ist, dass es eben eine hierarchiefreie Kommunikation ist. Das heißt, jeder vom 12-Jährigen, der was über Achterbahnen erzählt, bis zum 80-Jährigen, der irgendwas anderes erzählt, die können auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Jeder kann von jedem was lernen. Ja? Und die Hierarchien in unseren Unternehmen, die suggerieren eigentlich immer nur, dass sozusagen der eine weiß, wie es geht und den anderen sagt, wie er es haben will, ja? Und wie man es macht. Und gestern habe ich mit einem jungen Mann geredet, das fand ich punktuell ein bisschen sehr provokativ. Die eine These war, der selbst jetzt mein Sohn heute Morgen nicht zugestimmt hat, die höre ich jetzt schon zum zweiten Mal, dass es in 4 Jahren keine Smartphones mehr gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Smartphone langfristig sozusagen die Rolle des Desktop-PCs einnimmt, ja, also die man noch für ganz bestimmte Zwecke verwendet. Aber momentan kann ich mir nur nicht vorstellen, dass man alles durch Augmented Reality und Sprachsteuerung ersetzen kann. Ich will nicht jeden Artikel vorgelesen haben. Ich will nicht jeden Artikel als virtuelles Bild vor mir. Also mal schauen, ja. Also wobei ich vor 20 Jahren habe ich schon Artikel über virtuelle PCs gesehen, die nur noch in die Brillen eingespiegelt werden. Und Schauen wir mal. Aber 4 Jahre bis zum Tod des Smartphones scheint mir sehr sportlich. Und die andere These von ihm war, dass es bald keine CEOs mehr gibt. Okay. Ja, sondern dass es nur noch Teamleader gibt, die dann sozusagen direkt an die, keine Ahnung, Shareholder berichten oder so. Ja, also dass es diesen einen, den man das Gehalt verdoppeln kann oder den man rausschmeißen kann, wenn es gut oder schlecht gelaufen ist, dass es den nicht mehr geben wird. Ja, durch Digitalisierung. Ich habe dann halt 50 Teamleader und die berichten alle an die irgendwie digital stimmen die sich dann so ab und dann berichten die alle direkt an die Stakeholder oder an wen auch immer. Ja. Also ich finde, solche Gedanken finde ich schon spannend solche Gedanken muss man, glaube ich, auch denken. Aber ob wir da in 2, 4, 10 oder 20 Jahren sind oder in 50, schwer zu sagen, ja. Also ich warte noch auf die erste Firma. Also es gibt ja die Firmen mit Gehaltstransparenz und mit Gehaltsformel. Das ist sicher das eine. Und es gibt auf die erste Firma ohne CEO, oder? Ich weiß nicht, kennst du sowas, Ulrich? Hast du da irgendwann mal was mitgekriegt? Nein. Also das hat sich, glaube ich, noch keiner getraut, ja, weil im Endeffekt ja dann auch keiner mehr die Haupt... Ja, aber bei VW sieht man es jetzt natürlich schon, dass die Leute, die eigentlich verantwortlich waren, ganz am Ende, die sagen, oh ja, ich weiß von nichts, ja. Einerseits dann das dann auch das Nichtwissen plötzlich die Berufsqualifikation. Also... Aber das sind alles so Themen, die so in die Geschichten reinspielen. Und der Grund, warum wir jetzt auch reden, wo ich gesagt habe, das können wir mal gemeinsam thematisieren, ist, dass ich jetzt ein paar Mal etwas gemacht habe, das heißt Networking. Mhm. Wenn man da so rumsucht, also es gibt in den USA irgendeine Firma, die bietet das an, im Rahmen von Events, also von Messen oder so, dass man da so Networking-Spaziergänge macht. Also anders gesagt, dass man networkt, während man läuft und dann jetzt eben nicht so wie bei dir mit Teams, die sozusagen definiert sind, sondern mit Leuten, die man neu kennenlernt. Ich habe es von einer, bin ja Xing-Ambassador hier für den Bodensee und habe es von einer Ambassador-Kollegin in Münster, habe ich es mir beschreiben lassen, die machen das wirklich so, dass sie sich samstags morgens um, ich weiß nicht, 9 oder 10 treffen und dann wirklich ein paar Stunden irgendwo hinwandern, 2, 3 Stunden, dann da Mittagessen und dann wieder 2, 3 Stunden zurückwandern. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mich mit den Leuten um 6, in Zukunft werde ich es eher auf 6:30 schieben, abends treffe, an einem Wochentag, dass wir 1,5 Stunden spazieren gehen, alle Viertelstunde den Gesprächspartner wechseln. Und dann im Zweifelsfall uns noch irgendwo hinsetzen und dann Abendessen. Das Einzige, was ich dann eingeführt habe, ist, am Anfang kriegen die Leute ein bisschen was zu trinken und einen Apfel und eine Banane, damit die mir nicht, wenn die jetzt direkt von der Arbeit kommen und noch nichts gegessen haben, damit die mir nicht am Wegrand verschmachten, sozusagen. Und das war also, es waren immer wenige, jetzt musste ich es auch, im Winter waren die, also der Bodenseebewohner hat so ein Problem, der wird erst so richtig wach ab 22 Grad oder so, ja, also wenn es so ein bisschen schlechtes Wetter ist oder so, sagt er, ja, bleibe ich lieber zu Hause, also ich werde es jetzt vielleicht Ende April oder Anfang Mai nochmal probieren mit einem Termin, ob die Leute da jetzt wieder bereit sind, aber das Feedback war immer einwandfrei und einmal waren wir nur zu dritt, da haben wir uns dann in der Tat nur an Steißlinger See gesetzt und haben uns am Tisch unterhalten, das war auch okay, aber sonst, sobald man, weil zu dritt ist es doof, weil du kannst, wenn du auf einem normalen, wenn du jetzt auf dem Gehweg läufst oder so, kannst du dich zu dritt nicht unterhalten, das ist schwierig, ist dann schwierig und es hätte Routen gegeben, wo man es hätte machen können. Aber das Feedback grundsätzlich war echt prima und ich hatte auch ein super Gespräch mit einem Kunden, mit dem ich jetzt viel zusammen mache während diesem Networking. Also das wäre für mich auch ein Impuls. Da muss man, glaube ich, für sich selber so einen Modus finden, so einen Modus finden, wie es für einen selber passt, wie es auch vielleicht für die Region passt, wie es für den Ort passt, wie es und so weiter. Also ich würde mich da auch nicht drauf versteifen, irgendein bestimmtes Format da festzulegen. Aber das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Und wie gesagt, das Feedback und mir selber hat es gut gefallen. Und das Feedback von den Leuten war eigentlich auch okay, weil wir bewegen uns ja nahezu alle zu wenig. Ja. Ja. Und dann jetzt am Abend nochmal irgendwo hinzugehen, wo ich mich nochmal hinsetze, ja, das muss dann nicht sein. Also das fand ich dann ganz interessant, dass du sozusagen eben dieses Networking jetzt nochmal auf eine andere Dimension bringst, indem du es eben nicht als freies Angebot machst, sondern wirklich eben als Angebot für ein Team oder für eine definierte Gruppe. Ja. Wobei das auch bei mir immer noch im Kopf begeistert, das, was du gerade beschrieben hast, auch so freie Angebote anzubieten. Ja. Einfach an einem Samstag ist auch die Idee, die ich da habe, vielleicht sogar gewisse Themen vorzugeben, über die man sich dann austauschen möchte. Einfach um auch das Thema Erfahrung und Wissen zu transferieren, um anderen auch die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Mir ist es letztendlich ganz wichtig, egal ob ich jetzt mit einem einzelnen Kunden zusammenarbeite oder mit einer Gruppe oder eben auch mit so einer Networking-Veranstaltung, dass die Menschen offen sind, etwas lernen möchten, etwas mitnehmen möchten. Nicht nur, ich sage jetzt mal, die 399. Visitenkarte oder den 2895. Xing oder LinkedIn-Kontakt, sondern dass sich da wirklich was entwickelt. Ja? Und zwar in dem Einzelnen, dass er wirklich was mitnimmt, wo er sagt, oh, ja, ein bisschen reflektieren, was kann ich bei mir nutzen? Ja, also letztendlich, so meine Erfahrung, habe ich aus jedem Gespräch, was ich in vielen, vielen Jahren geführt habe, bin ich achtsam geworden, was mich auch ein Stück weit weitergebracht hat. Also es gibt also auch auf das Networking oder das dann final zu machen, hat mich auch jemand, den ich jetzt hingecoacht hatte, hat mich da drauf gebracht, weil der wollte eben auch sowas machen, dass er coacht, während er mit Leuten durch die Gegend läuft. Das hat sich jetzt wohl nicht so schnell etablieren lassen, das ist jetzt ja noch ein normaler Sales-Job. Aber wenn man mal googelt, so Coaching, Walking, da gibt es also eine ganze Menge Formate. Du hast, glaube ich, im Telefonat auch noch was erwähnt, was ich jetzt gerade nicht in den Kopf kriege. Wie heißt denn das? Wo sich Leute auch treffen und sich gegenseitig Impulse geben, während sie laufen. Ich komme gerade einen Moment. Ich weiß, wen ich googeln muss. Das war, glaube ich, finde ich das jetzt hier? Nee, auf ihrer Webseite finde ich das irgendwie nicht. Leistungen vielleicht da. Nee, da finde ich es auch nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein Format. Also ja, Gespräche, genau, die nennt es Gespräche, ja. Also mit GE, Klammer auf H, Gespräche. Aber da gibt es irgendwie noch ein anderes Format, wo das da irgendwie entsprechend läuft. Also es ist wirklich eine Idee, die momentan so überall so hochpoppt und in verschiedenen Formen Gestalt annimmt. Und ich fand das eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Gut. Ulrich, vielen Dank dafür, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und es ist immer wieder spannend, wie, obwohl Leute ganz verschiedene Dinge machen, sich dann immer wieder diese Schnittpunkte ergeben, die eigentlich auf dieselbe Richtung hinzielen. Und ja, also wir freuen uns auch, wenn es Kommentare gibt, entweder im Blogbeitrag bei ogok.de oder bei weil auf dem YouTube-Kanal oder wenn Ulrich es vielleicht in seinen Blog einbinden mag, dann freuen wir uns da auf Kommentare, Impulse. Also ich denke, am meisten können es die Leute lesen, wenn ihr es beim YouTube-Video, da kann es sich am besten, denke ich, in Gespräche geben, wenn das dort reinkommentiert. Vielleicht auch, was es für Fragen gibt zu den Themen, sei es Barcamp, sei es Networking, sei es Walking-Meetings oder Wander-Meetings oder auch Impulse, was es noch so alles da draußen in dieser Art gibt oder mit ähnlichen Zielrichtungen. Wir lernen da beide und alle, die was interessiert, lernen wir gerne weiter. Seid unsere Mentoren. Ja. Also, ich freue mich über Däumchen nach oben, über Weiterempfehlungen, wenn ihr den Kanal abonniert und auf das Glöckchen drückt, dann verpasst ihr auch kein Live-Video mehr und dann wird alles gut. Also, wie immer, schwimmt nicht so weit raus, möge der Saft mit euch sein. Vielen Dank, Ulrich Kern. Ja, auch von meiner Seite. Und bye-bye. Ciao, ciao.